geht um den Unterschied, einfach mal kurz gesagt. Man, ihr labert noch um via mir die Spuren am Start. Das ist der Unterschied, du bist in dich verliebt. Wir in die Sache an sich schreiben im Schickbetrieb. Du tippst SMSs, wir kitzeln Texte mit Kulis. Du kommst komplett gedresst, wir mit dem zerfetzten Pulli. Komm mit leeren Taschen, du mit nem Huni vom Moody. Mann, wir im Rap im Herz, bei dir steht's auf dem Fashion-Pulli. Das ist der Unterschied, wir machen's Leben lang. Du machst einen Track und schmiedest dann schon nen Karriereplan. Ihr macht auf übelst hart, du hast halt nur'n Hemdmänner. Wir sind harmlos, doch genauso wie prügelnde Engländer. Das ist der Unterschied, ich glaub es selber kaum. Wir sind Ranze, andere Rapper zupfen sich die Augenbrauen. Das ist der Unterschied, ihr rappt für die Top 10. Wir sind Hip-Hop-Fans, Burn wollen auf Mock brennen. Klar, dass es hier Unterschiede gibt, keine Frage. Es ist nun mal wie's ist, ob ihr's glaubt oder nicht? Da liegt der Unterschied. Für die Leute, die sich geistig entfalten. Klar, dass es hier Unterschiede gibt. Für mich fängt am Tisch nebenan das Leben an. Da liegt der Unterschied. Kontern mit einem Kontingent an Sprache und zwar maßgenommen. Das ist der Unterschied, für uns ist halt Hip-Hop-Ernährung. Wir brauchen zum Leben, dein Text ist ne Bankrotterklärung. Du suchst Anerkennung, wir die echten Banger. Weit von der Szene dachten, Juice wären Getränkehändler. Wir hinterfragen unseren Sound. Du machst auf Straßenrap, wir chillen mit Gras auf der Couch. Wir bauen auf Rap, du hast den Glas ausgebaut. Der Unterschied, wir trainieren Jungs, ihr blast euch nur auf. Ihr macht auf dicken Pimmel, ihr macht auf Fotzenrap. Lach mich weg, dicke Fresse, im wahren Leben Fotzenknecht. Das ist der Unterschied, wir zwei sind immer echt. Originelle, Originale, ihr macht Kinderrap. Kuma und Rabass bringen die Schoten. Wir nehmen uns selber nicht so ernst, guck ich mich um, seh ich nur Fachidioten. Macht auf Open-Minded, wir sprengen alle Grenzen. Müssen auch auf Heavy Metal, Reggae und auf Techno-Dance. Klar, dass es hier Unterschiede gibt, keine Frage. Es ist nun mal wie's ist, ob ihr es glaubt oder nicht. Da liegt der Unterschied. Für die Leute, die sich geistig entfalten. Klar, dass es hier Unterschiede gibt. Für mich fängt am Tisch nebenan das Leben an. Da liegt der Unterschied. Kontern mit nem Kontingent an Sprache und zwar maßgenommen. Der Unterschied, ihr wollt Beef, wir nur Heidenspaß. Ihr wollt Scheine machen, wir setzen auf Leidenschaft. Der Unterschied, wir sind frei, uns kann keiner was. Und wenn's kein passt, kein Grund, dass man nicht weitermacht. Gehen unseren Weg, leben unseren Traum. Ja, du redest gerne drüber, doch wir leben ihn auch aus. Was hast du schon, boah, ne MySpace-Account? Wir Rabass, Koma Pro, Tom ist fake und im Baum. Der Unterschied, ihr seid schick, wir hässlich, wir gechillt. Ihr stressig, ihr seid dick, wir kräftig. Der Unterschied, ihr seid nicht mal heftig, kackt nach nem Stick ab, wir drehen ihn nur dick und heftig. Wir fahren einen eigenen Style, ihr beitet irgendeinen Rapper und findet die Scheiße noch geil. Ihr seid ein Plüschtier mit Dackelblick, wir Wolf in nem Schafspelz, ihr bling bling und wir feiern schon hart, gell? Klar, dass es hier Unterschiede gibt, keine Frage, es ist nun mal wie's ist, ob ihr es glaubt oder nicht. Da liegt der Unterschied, fühlen die Leute, die sich geistig entfalten. Klar, dass es hier Unterschiede gibt. Für mich fängt am Tisch nebenan das Leben an. Da liegt der Unterschied. Kontern mit nem Kontingent an Sprache und zwar maßgenommen.